Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch zu einer neuen Talkwoche, die ein bisschen kürzer ist diese Woche, denn am Mittwoch und Donnerstag findet diese Sendung nicht statt, aber an allen übrigen Tagen. So, heute Montag, freie Themennacht, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer hat einen ungewöhnlichen Namen, nämlich Sieghart, 71. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sieghart. Hallo Jürgen. Da gab es sicher schon üble Scherze mit deinem Namen, was? Nee. Achso, ich dachte gerade so Sieghart und Siegheil ist ja... Nee, das habe ich noch nicht... Okay, dann finde ich den Scherz. Das Einzige, was war Sigi. Sigi, na okay, das ist ja harmlos. Ja, eben. Sieghart, weswegen rufst du an? Ja, der Siegheil hat es schon eigentlich getroffen. Wir haben stoßen die Ereignisse von Sachsen da ziemlich auf. Klausnitz und Bautzen. Schlimme Dinge sind da passiert. Ja, wo der Bus da blockiert wurde, genau. Und das Flüchtlingsheim in Brand gesteckt und dann die Feuerwehr gehindert wurde am Löschen des Ganzen. Mhm. Und es ist für mich, es hat mich ziemlich mitgenommen. Du bist aber kein Sachse. Nee, ich bin Thüringer. Thüringer, ah ja. Aber ich lebe im Rheinland. Verstehe. Wie erklärst du dir, dass diese Vorkommnisse so geballt in Sachsen vorkommen, stattfinden? Ich habe nie wirklich drüber nachgedacht und ich habe deinem Redakteur eben gesagt, vielleicht hängt es mit der alten DDR zusammen, dass die Leute eingesperrt waren, nicht so Meinungsfreiheit hatten und jetzt irgendwie so in der Richtung etwas die Sau rauslassen wollen und dann manche in der falschen Richtung. Gut, das aber ist ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber so schlimm ist es ja nicht in den anderen Ländern in Ostdeutschland. Ja, stimmt. Es ist ja, also viel große Diskussion hat ja diese Szene ausgelöst. Der Bus kommt an, das war Sachsen-Anhalt, glaube ich, ne? Also soweit ich weiß, war Sachsen. Aber es ist ja im Prinzip egal. So, der Bus kommt an und ein Mob protestiert. Ja. Und dann werden die Leute, nachdem die Polizei endlich irgendwann eingegriffen hat, werden die Leute rausgeholt. Ein Kind wird mit kräftigem Zupacken, sagen wir es mal so, von einem Polizisten rausgeholt. Wie fandst du das denn? Ich muss sagen, ich habe es nicht so, man konnte es war kurz sehen, wie der Polizist das Kind getroffen hat und was danach so, das ist so ein bisschen diffus, weil das ja privat aufgenommen wurde. Aber die Tatsache, dass das geschehen ist, ich sehe das jetzt mal als Gewalt an, dieses Zupacken des Polizisten bei dem Jungen und was danach mit dem Jungen geschehen ist, wie ob man ihn einfach auf den Arm genommen und dann rausgetragen hat oder ihn noch gezerrt hin und her, das weiß ich nicht. Mhm. Aber es sah nicht wirklich schön aus. Sagen wir mal so, es war eine ganz aufgeheizte Stimmung. Ja. Der Polizist wollte wahrscheinlich schnell, dass die Leute rauskommen aus dem Bus und in das Heim. Er hätte es anders machen können, aber vielleicht kann man auch, die Gewerkschaft der Polizei, glaube ich, deutet das auch so, dass das im Eifer des Gefechts passiert ist. Viel schlimmer finde ich, was davor geschehen ist. Dass da ein Mob steht und letztendlich die Menschen beschimpft und nicht herauslassen will. Das finde ich schlimm. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn gar keine Polizei da gewesen wäre. Wir wollen uns das nicht ausmachen. Ja, aber weißt du, der Bus war ja angekündigt, denke ich mal. Mhm. Die kommen ja nicht einfach so, hallo, jetzt sind wir da, wollen aussteigen und Bestimmt, ja. Ich denke mal, dass Polizei wusste, dass die kommen. Es ist, glaube ich, schon mal passiert, dass irgendwo ein Bus ankam irgendwo und die Leute gehindert wurden am Aussteigen. Zumindest wurde es denen erschwert. Mhm. Und vielleicht hätte die Polizei da ein bisschen besser nachdenken sollen. Sicher. Ich weiß es nicht. Sicher, genauso. Sickhardt, das ist ein Versäumnis der Polizei. So wie man das lesen kann, haben die viel zu, genau wie in Köln, da war es von der anderen Seite, da hat die Polizei auch viel zu lange gezögert und hat nichts unternommen. Mhm. So hat die Polizei in Sachsen, das war auch in Sachsen, hat auch gezögert. Ganz klar. Und heute Abend hat ich glaube, es war im Heute-Journal der Ministerpräsident von Sachsen, Herr Tillich, sich versucht zu äußern. Und ich finde, dass er da ziemlich rumlaviert hat und keine befriedigenden Antworten gegeben hat. Ich habe das jetzt nicht so gehört, aber es werden Erklärungen versucht abzugeben. So, was glaubst du denn, was sollte man tun? Was sollte die Politik tun, um diese Stimmung zu beruhigen? Ja. Weißt du, wenn ich das wüsste, dann könnte ich viel Geld verdienen. Dann wäre ich vielleicht der Retter der Welt oder was. Piepst es bei dir auch? Bitte? Hörst du piepsen bei dir? Nee, ist alles gut. Okay, nee, das ist ja nur bei mir. Ich wollte nur sagen, dass mir solche... Das ist keine Lösung. Ja, mir machen solche Szenen Angst. Mir machen solche Szenen genauso Angst wie die Szenen, die in Köln passiert sind. Ja, ich habe ja euch eine Mail gegeben. Und in der Mail habe ich geschrieben, dass mir die Flüchtlinge keine Angst machen und dass mir der Mob auf der Straße an und für sich auch nicht Angst macht. Wollen die mir, die können mir das Leben nehmen, okay. Dann irgendwann muss ich eh gehen, ja. Mhm. Aber wie du auch sagst, was mir Angst macht, einfach dieses immer gewalttätiger werden. Mhm. Und diese Häufung und diese Brutalität, die immer schlimmer wird. Mhm. Auf niedrigstem Instinkt läuft das ab. Ja, und was ich auch nicht verstehen kann, ist, dass man da die Flüchtlinge da überlegt, ob man Flüchtlinge anklagen will, weil die da provozierende Gesten gemacht haben sollen gegenüber dem. Ja, weißt du? Das ist absurd. Ja, selbst wenn sie es gemacht haben, haben sie es aus der Panik heraus gemacht und den Leuten kann man die natürlich, da. Kann natürlich, man keine Schuld. Aber ich verstehe nicht. Diese Überlegungen nicht macht, das ist ganz, ganz natürlich. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht die nächsten Tage. Das wird sicher noch politisches Nachspiel haben und vielleicht wird auch irgendwie bei der Polizei, in Köln ist der Polizeipräsident ausgetauscht worden, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Konsequenzen, ich weiß es nicht. Es ist viele, viele Jahrzehnte her, wo ich im Krankenhaus war und da ging es irgendwie los mit Wahlen von NPD und da hat irgendwo in Bayern, glaube ich, einen Wahlsieg errungen. Mhm. Und die Politik hat es mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt. Mhm. So hingenommen, wie es ist. Und heute sehen wir, was daraus geworden ist. Ja, so. Zumindest einige nehmen es so hin. Es gibt schon gewichtige Strömungen in der deutschen Politik, die es nicht hinnehmen. Und wir alles Unternehmen dagegen, dass die nicht... Es wird ja auch nicht alles publik gemacht und wir wissen ja auch nicht alle, was wirklich jetzt dagegen getan wird. Aber was mich, wie gesagt, erschreckt ist, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg hieß, das darf nicht wieder passieren. Mm-hmm. Und jetzt marschieren sie wieder durch die Straßen und johlen und holen ihren Hass raus und wenn sein muss, schlagen sie zu. Genau. Ich finde, man muss gegen diesen rechten Mob genauso radikal vorgehen, wie man radikal gegen kriminelle Flüchtlinge und kriminelle Asylbewerber vorgehen muss. Man muss es mit gleichem Maßstab, man muss dem mit gleichem Maßstab begegnen. So geht es nicht. So verhält man sich nicht in unserem Land. Die Rechten nicht und auch die anderen nicht. Nee, natürlich nicht. Und sagen wir mal, seltsamer ist ja auch noch, dass dieser Heimleiter oder beziehungsweise der Bruder von dem Heimleiter, wo die Flüchtlinge rein sollten, ist bei der AfD, so habe ich den Nachrichten entnommen, diese Demonstration organisiert. Ach, guck, ich habe so verstanden, dass der Heimleiter selbst Mitglied der AfD ist. Das kann sein, dass ich das dann überhört oder nicht so gehört habe, aber ich habe nur dieses vom Bruder. Der ist ja schon entlassen, der Heimleiter. Ja, das. Und ich möchte nicht wissen, wie viel, es wurde ja auch immer wieder mal gesagt, dass diese Leute, die Heime schützen sollen, vereinzelt auch rechtsradikal sind. Mhm. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viel da so latent rechtsradikal radikal denken und auch in diesem Beschützerverein, sagen wir mal, drin sind und da ihre Fäden ziehen können. Ich glaube, dass die große Mehrheit der Sachsen tickt natürlich völlig anders, dass die sich dass die sich dafür schämen. Die anständigen Leute schämen sich für das, was da passiert. Und da muss man sich auch für schämen. Als Deutscher muss man sich dafür schämen. Ja, das ist es. Also ich... Aber das ist auch etwas, was mich dann wieder in gewisser Weise beruhigt, dass man doch weiß, die Mehrheit ist nicht für das, was da passiert. Nein, natürlich ist nicht. Ist gegen das. Ja, ja, absolut. Und Gott sei Dank. Nur diese Gewaltbereitschaft und dieses, egal was passiert anschließend, von diesen Neonazis oder Nazis und allen diesen Leuten, die ist so gefährlich. Sicher, ich danke dir für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Ja. Wir teilen beide, wir haben beide die Sorge und wir hoffen, dass man entsprechend politisch und durch die Organisation der Polizei dagegen vorgehen wird und dass sich das beruhigt. Ich hoffe auch. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Okay, dir auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Hier ist Efi. Efi ist 72. Guten Morgen, Efi. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Efi. Ja, ich möchte mich eigentlich daher melden, diese junge Frau, die am Freitag angerufen hat, mit ihren zwei kleinen Jungen und die Krebs hat. Und das hat mich so tief berührt, dass ich spontan gedacht habe, wenn ich könnte, würde ich ihr mein Leben geben, damit sie weiterlebt. Ich muss dir sagen, Efi, dass auch uns das alle hier sehr, sehr mitgenommen hat. Ja, ich habe das in deinem Gesicht auch gesehen. Jedenfalls bin ich die ganze Nacht da gar nicht richtig drüber weggekommen. In meinem Kopf schwirrte das immer rum. Du hast gerade etwas ganz Großes gesagt. Du würdest dein Leben geben, wenn es ginge, um der Frau ihr Leben zu lassen. Ja, genau. Wie lebst du denn? Wie geht es dir, Efi? Unterschiedlich. Mein Mann, der ist vor 2 Jahren und 2 Wochen gestorben. Dein Mann? Ja. Ja. Und muss ich dazu sagen, wir wussten das schon 3,5 Jahre, deswegen kann ich der Frau auch das so alles nachvollziehen. Nachfühlen. Mhm. Und also dein Partner war auch krebserkrankt. Ja, genau, genau. Und wussten, dass auch ein aggressiver Krebs war. Aber die Ärzte konnten das doch dann noch 3,5 Jahre so hinauszögern. Und welche Krebsform war das? Was für Prostatakrebs. Prostatakrebs, ja. Und beide war das eigentlich unsere ganz große Liebe. Denn wir haben erst, ich war 57 und mein Mann 75, wo wir geheiratet haben oder uns kennengelernt haben, geheiratet haben wir 2 Jahre später. Habe ich das nicht verstanden? Wie alt warst du? Ich war damals, als wir uns kennenlernten, 57. Ach, 57. Und mein Mann 75. Ah. Eine späte Liebe. Ja, eine ganz große Liebe. Wie schön. Die wir sie noch nie erlebt haben, beide nicht. Und geheiratet haben wir nach 2 Jahren, obwohl, als wir das gemerkt haben, dass wir uns überhaupt lieben, das kam so abrupt. Ach so, das war von Anfang an war das gar nicht so... Nein, nein. Nee. Ja, dann, und nach 2 Jahren habt ihr dann gemerkt, das hat richtig eingeschlagen. Nee, das hätte auch schon vorher eingeschlagen, aber mein Mann war noch verheiratet. Ach so, ach so. Und mein erster Mann, der war ein Jahr vorher auch an Krebs gestorben. Und jedenfalls hat mein Mann, als wir das merken, jetzt mein zweiter, mir gleich gesagt, also dich hätte ich 40 Jahre vorher kennenlernen müssen. War das so eine Übereinstimmung mit uns, ne? Aber wie traurig, das heißt, du hast 2-mal jetzt einen Partner an Krebs verloren schon. Ja, ja, ja. War die letzte Zeit deines letzten Mannes, war die sehr leidvoll? Ich muss sagen, mein Mann hat das immer alles mit großer Fassung getragen und er hat auch sich eigentlich nicht unterkriegen lassen. Ich habe 2 Tage vor seinem Tod noch nicht gemerkt, obwohl ich das schon mal erlebt hatte, dass er sterben würde. Aber du wusstest um die Ernsthaftigkeit der Situation. Ja, das wussten wir alle beide nicht. Aber wir haben diese gerade 3,5 Jahre beide gar nicht darüber gesprochen. Und weil wir das wussten, aber wir wollten nicht den anderen irgendwie wehtun. Ne? Ach, das ist ja auch, ihr wusstet es. Und ja, ihr habt dann 3,5 Jahre nicht über die Krankheit geredet. Ja, wir haben wohl über die Krankheit geredet, aber nicht, dass es irgendwann mal zu Ende geht. Ne? Das heißt, ihr habt auch nicht über den Tod gesprochen. Nein, gar nicht, gar nicht. Bereust du das im Nachhinein? Nein. Ich wollte meinem Mann nicht wehtun und er wollte mir nicht wehtun. Er hat zwar, hinterher habe ich dann nach seinem Tod ein Schreiben gefunden, was er an mich gerichtet hat. Mhm. Da hat er geschrieben, er wüsste gar nicht, warum wir nicht einmal darüber gesprochen haben. Ne? Mhm. Und das hat er dann offen gelassen, aber er wusste schon, warum. Deutest du aus dem Brief, dass er das schon etwas bedauert? Nein, das glaube ich nicht. Nein. Mhm. Wir wussten ja, was wir aneinander hatten. Und mein Mann war auch ein Mensch, der hat immer sehr viel noch gemacht. Er hat immer nicht sein Leben vergeudet, hat immer alles sinnvoll gemacht. Er hat noch bis zum letzten, also vorletzten Tag noch immer geschrieben, hat sehr viele Lebenserinnerungen, weil er gehörlose Lehrer war, nicht? Und hat auch viel für die Gehörlosen gemacht und so weiter. Wie alt ist dein Mann geworden? 87. Ja, der hat mir auch immer wieder vor Augen geführt. Er sagt, als wir geheiratet haben, da hat schon so mancher von meinen Bekannten schon gar nicht mehr gelebt. Und das hat er mir immer wieder ins Gedächtnis gerufen, wenn ich dann doch mal traurig war. Nicht? Das, er hat mir das sofort angemerkt, obwohl ich das noch gar nicht gemerkt habe. Dann hat er schon mir das auf den Kopf zugesagt. Mhm. Also, Efi, wie hast du dich denn... Ja, wie hast du nach diesem großen Verlust dann wieder ins Leben finden können? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber du bist wieder im Leben drin. Na, sehr schwer. Manchmal bin ich ganz, ganz unten. Also das so, das siehst du ja schon an meiner Aussage, dass mir eigentlich mein Leben egal ist. Ich lebe so hin, weil ich eigentlich gar keinen Sinn mehr darin finde. Denn ich glaube, nach so einer großen Liebe, da kommt auch nichts mehr wieder danach. Und ich möchte das auch gar nicht. Ne? Weil ich finde, es einfach so schön war. Ja, ich verstehe. Die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal sowas kommt, ist äußerst gering. Und vielleicht und vielleicht will man es ja auch gar nicht, weil man... Genau, das ist es, dass ich das gar nicht will. Ne? Hast du aus früheren Beziehungen Kinder? Ja, ich zwei Kinder, aber die sind auch schon in die 50. Ich habe sehr früh Kinder bekommen. Geben diese Kinder dir denn ein wenig Lebensfreude, vielleicht auch die Enkel, wenn es welche gibt? Meine Tochter, wo eine Enkelin ist, da habe ich überhaupt keinen Kontakt. Und mein Sohn, der ruft mich ab und zu mal an. Da habe ich eigentlich sonst ganz guten Kontakt, aber ich möchte auch nicht ihn zu sehr bei mir einbeziehen, denn ich weiß, er hat auch eine Arbeit, wo er gefordert ist und so weiter. Und ich möchte ihn auch nicht so sehr damit belasten, wie es manchmal mir geht. Du bist sehr rücksichtsvoll. Ich finde, das kann man einem Sohn ruhig zumuten, dass die Mutter auch schon mal sagt, mir geht's nicht so gut, auch wenn der Sohn einen tollen Job hat. Die Mutter ist wichtiger als der Job. Ja, aber ich möchte das einfach nicht. Weil ich jedem seine Lebensqualitäten lassen will. Nicht? Muss nicht ich ihn noch damit reinziehen. Bist du oft einsam? Ja, das will ich von mir aus schon. Du willst es. Du hast es dir freiwillig. Ich habe manche Anrufe, aber wenn sie dann sagen, hier, wir können uns doch mal treffen durch irgendeinen Vorwand, wehre ich das immer ab. Nicht? Ich bin eigentlich lieber hier allein und dann fahre ich auch jeden Tag zu meinem Mann 80 Kilometer zum Ruheforst hin. Du fährst jeden Tag 80 Kilometer? Ja, sind jetzt in diesen 2 Jahren sind das nur 3 Tage, wo ich mal nicht hin war, weil es Sturm war. Wie fährst du da auch hin? Mit dem Auto, ne? Mit dem Auto, ja. Da ist das ja ein festes Ritual des Tages, dorthin zu fahren. Genau, und das ist für mich auch sehr wichtig. Verstehe. Wenn ich mal nicht hinkomme, dann merke ich auch irgendwas, dass mit mir was nicht stimmt. Ne? Bist du denn gesundheitlich noch einigermaßen fit? Ich habe nichts. Das ist ja im Grunde genommen das Schlimme. Aber auch das Glück. Ja, dass ich noch fahren kann. Ja, dass genau, du fahren kann, genau. Dass du keine Schmerzen hast. Und Ja. Und dem und da im Wald, das gibt mir irgendwie so eine bestimmte Ruhe, Befriedigung. Mhm. Also ich habe ja hier auch Bilder stehen, aber im Wald, da bin ich meinem Mann besonders nah. Ne? Du sagst Wald, ist das so ein Art Friedwald, wo er liegt? Ja, genau, der heißt nur Ruhewald. Ruhewald, ne? Und das haben wir uns auch schon ausgesucht, bevor er krank war, nicht? Weil wir schon immer wussten, dass wir in so einem Wald wollten, ne? Da komme ich ganz gut hin. Liebe Evi, ich finde das ganz, ganz berührend, was du gerade am Anfang gesagt hast. Dass du das, wenn das in der Macht des Menschen stünde, dein Leben der jungen Frau schenken würdest. Ja, also das meine ich ganz ernst. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Ja. Möchtest du vielleicht noch ein Gespräch führen mit meinem Psychologen? Nein, ich muss mich da selber rausziehen, wenn ich dann mal wirklich ganz unten bin. Mein Mann hat ja auch mir immer gesagt, denke da dran, was wir für eine schöne Zeit gehabt haben. Guter Rat ist das. Ja. Denke an das Schöne. Ich wollte nur noch mal sagen, mein Mann, wie fürsorglich der auch war und ein außergewöhnlicher Mann war, er hat sogar seine Annonce selber geschrieben, ein Jahr vorher. Die Todesannonce? Ja. Und was stand denn da drin? Kann ich ja mal vorlesen. Ja. Ganz oben drüber steht, geh aus mein Herz und suche Freud. Bevor ich gehe, grüße ich in diesem Sinne meine Geschwister, Kinder und alle Freunde, die mich durch mein wunderbar erfülltes Leben begleiteten. Und da muss ich auch sagen, denn mein Mann hat auch ein Bundesverdienstkreuz gekriegt, obwohl er das eigentlich nicht wollte, dass er es unterschreibt, aber ich wollte das. Und steht da dann noch weiter, dem harten Kern unserer Freundschaft danke ich für seine Treue. Einen ganz besonderen Dank gilt meiner lieben Evi, mit der ich die schönsten 13 Jahre unserer beiden Leben verbringen durfte. Ihr wünsche ich viel Kraft und Beistand. Meine Liebe wird immer um sie sein. Gott, Evi, was für ein Vermächtnis, was für tolle Worte. Ja. Die müssen dir helfen und die müssen dich auch tragen. Ja, weil manchmal ist es eben schwer wenn es so schwer ist, dann versuche ich eben daran zu denken. Ne? Mhm. Ich habe auch immer hier eine Karte stehen, wo er mir mal zum Geburtstag auch geschrieben hat. Evi, du meine große Liebe, mein Ein und Alles, meine liebe Frau und Freundin, in der ich mich wohlfühle, wie in einem sicheren Hafen, für die ich da sein möchte, immer und überall, die mir mit Haut und Haaren gefällt, wie sie ist. Ich merke, dass ihr euch sehr geliebt habt. Sehr. Die mich versteht und der ich alles sagen kann. Liebe Evi. Mit der ich lache und auch alles mit mir mitmacht. Und eins muss ich noch sagen, was mein Mann so toll in meinem Leben alles gemacht hat. Er hat selber Theaterstücke hier geschrieben und in unserem Haus haben wir Theater gespielt und er hat mich sogar dazu gebracht, dass ich mit ihm spiele. Na, super. Und also so ein tolles, erfülltes Leben in diesen 13 Jahren, das kann man sich gar nicht vorstellen. Liebe Evi, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Und von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ja. Und eine schöne Nacht noch. Dankeschön, vielen Dank. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. 1:23 und herzlich willkommen, sage ich, zu Detlef. Der ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Detlef, freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich mal durchgekommen bin. Um was geht's? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, darf ich vorab mal ein Wort sagen, wem ich das widme? Ja, sprich. Ich widme dieses Thema der Schwester M. Milgitta, der Clemens-Schwestern. Die ist von den Clemens-Schwestern aber mal irgendwann geschasst worden und hieß dann nur noch Paula Kösser. Diese Frau hat über 30 Jahre lang Großes geleistet in Afrika. Mhm. Sehr gut. Sie hat auch ein Bundesverdienstkreuz dafür bekommen. Ja, sehr gut. Nett, dass du es so sagst. Ja gut, mein Thema. Mein Thema fing an, 97, da war ich arbeitslos, habe ich eine Annonce gelesen, Entwicklungshelfer oder Hausmeister für Projekte in Afrika gesucht. Da habe ich mich gemeldet. Also jetzt, ich mache das jetzt in Stenoform, das Vorfeld. Mhm. Und da bin ich dann zack, zack, immer in Gesprächen und Impfungen und bla und bla. Und ja, dann bin ich am 4. oder 5. Januar, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, müsste ich in meinen Reisepass gucken. Den habe ich auch behalten als Andenken. Und dann bin ich dann nach Afrika geflogen, nach... Wohin? Ruanda. Ach, das ist ja völlig schräg. Da warst du ein junger Kerl und antwortest auf eine Hausmeisteranzeige in Ruanda. Ja. Ja. Ich habe jetzt nicht verstanden, wer suchte denn, oder für was wurde, oder wer suchte diesen Hausmeister? Ja, das war eine Freundin von dieser Nonne, Entschuldigung, von dieser Schwester, also ich mag sie nicht Nonne nennen. Ja, ich meine, steckte dahinter eine Hilfsorganisation, die Kirche, oder wer steckte? Nein, gar nicht mal, da steckte ja nicht mal der Orden hinter. Also hat eine Frau einfach diese Annonce aufgegeben? Ihre Schulkollegin hat die aufgegeben für sie. Das ist ja eine völlig schräge Geschichte. Dann bist du, wie alt warst du da? Ich rechne mal gerade nicht schnell zurück. Wie alt warst du? Ja, da rechne mal selber. Wie alt war ich da? Naja, Anfang, Mitte 20. Knapp über 30. 36, glaube ich. Okay, gut. So, dann bist du nach Ruanda. Ruanda ist ja, wenn ich mich recht erinnere, ist politisch ein heißes Pflaster. Ja, ich bin 4 Jahre nach dem Genozid, also nach dem Völkermord da gewesen. Nach dem Völkermord, ja. Nach dem Völkermord, ja. Ich meine, wir haben es alle am Fernsehen gesehen, wir haben es registriert, aber ich glaube, kaum einer hat es registriert. Ja, und dann kam ich da an, ich habe mir das ganze Afrika auch sehr schwarz, also jetzt nicht wegen den Menschen da, sondern wirklich sehr schwarz ausgemalt. Ich habe mir gesagt, da kriegst du nur Brot und Wasser. Und ich bin da. Genau, was musstest du denn da als Hausmeister überhaupt, was für ein Hausmeister, für was, für eine Schule oder für was? Nein, das war das Centre de Santé. Das was? Centre de Santé. Ja, was ist das? Eine Krankenstation hat die Schwester. Mir wird dann dort geführt. Und dafür solltest du Hausmeister sein? Ja, da habe ich den Hausmeister gemacht, ja. Wie war denn, als du dann dort warst, die politische Situation? Die politische Situation? Da war einiges. Ein Bischof hat seinen Abschied genommen, der neue Bischof wurde vorgestellt. Und da gab es was zu essen. Und da knallte eine Tür, der Bischof stand und hat sofort die Hände hochgehoben, also als wenn ein Schuss gefallen ist, weil er steht, oder er stand, vielleicht steht er auch noch auf der Todesliste, und der alte Bischof... Also Gefahr an jeder Ecke. An jeder Ecke. Hast du denn irgendwas Dramatisches auch mit eigenen Augen gesehen? Ja, ganz dramatisch war, wir saßen um 19 Uhr, also ich war Januar, Februar, März da. Wir saßen um 19 Uhr beim Abendbrot und so 6-7 Meter war die Mauer. Also es ist alles ummauert oder umzäunt. Mhm. Und da war wenn man so will, die Straße, es ist eigentlich nur ein Weg. Und da war eine Schießerei. Und da wurde die Schwester Megitta dann auch sehr schnell nervös, und das kannte ich gar nicht von ihr. Sie musste dann auch weg, hat dann ein Kind verarztet und ja, ein Kind ist dann auch erschossen worden. Du warst drei Monate da. Ja, das erste Mal war ich 3 Monate da, ja. Und dann es gab auch nochmal ein zweites Mal. Ja. Wie lange warst du dann da? Da war ich 2 Monate da. Wenn du diese Zeit zurückdenkst, was war so das Beeindruckendste oder vielleicht auch Schockierendste? Es war ja ein schlimmes Land, was du erlebt hast. Beeindruckend? Das ist ja schwer zu erklären. Es ist ein super schönes Land. Die Schwester Megitta hat zu mir gesagt, Herr Kohaus, wenn Sie einmal in Afrika waren, lassen Sie einen Teil von Ihrem Herzen hier. Ich habe damals innerlich gelacht. Es stimmt. lässt einen Teil von seinem Herzen da. Aber dann, wo ich das zweite Mal da war, haben wir dann eine Einladung bekommen, schriftlich, zur Exekution der Militärs, die beim ersten Mal, wo ich da war, ein Kind, also ein Mädchen angeschossen haben und du hast eine Einladung für eine Hinrichtung bekommen? Ja, nicht ich, die Schwester. Oder? Und seid ihr da? Bist du da hingegangen? Ich bin da hingefahren. Du bist mit der Schwester oder den Schwestern? Nein, zusammen? Die Schwester hat gesagt, ich mache meine Krankenstation weiter. Ich fahre da nicht hin. Aber Herr Korsa, wenn Sie da hinfahren möchten, der Chauffeur steht Ihnen zur Verfügung. Also und du bist hingefahren? Ich bin hingefahren. Das war der größte Fehler, den ich gemacht habe. Ist ein Mensch hingerichtet worden? Nein, zwei. Wie sind diese Menschen hingerichtet worden? Die mussten sich auf einen Sportplatz, also auf nicht wie man es hier kennt, auf eine große Freifläche hinknien. Die Schulen hatten schulfrei, also die Kinder aus dem Dorf und anliegende Dörfer, weiß ich jetzt nicht genau, aber die mussten sich dann im Karree aufstellen. Also die ganzen Kinder und andere Menschen schauten der Hinrichtung zu? Ja. Also es war ein Volksfest, in Anführungszeichen, eine Volksbelustigung, oder wie? Ja, Belustigung weniger. Weniger, aber das Volk war anwesend. Ja, das korrekt. Und wie sind diese beiden Menschen dann? Ja, mit Genickschuss. Von einer? Von wie viele Menschen oder wie viele Soldaten oder Schützen haben die beiden erschossen? Zwei. Zwei. Zwei also. Da stand jeweils einer hinter und dann wurde geschossen und dann lagen die da. Ja, dann wurde noch wohl ein bisschen, ich will es nicht als Jubeln ausdrücken, ich glaube nicht, ja vielleicht war es auch Jubeln, weil die ja im besoffenen Kopf ein Mädchen erschossen haben und ein Mädchen angeschossen haben. Ich weiß nicht, ob es Jubeln war, Freude, ich kann es nicht. Die beiden, die hingerichtet wurden, was schätzt du, wie alt die waren? Och, die waren nicht alt. Also die waren damals, ich war etwas über 30, denke ich mal 36, 35, 36, die waren jünger. Warum bist du da zu dieser Hinrichtung hingefahren? Ja, das frage ich mich heute noch. Da hat mein ganzes Leben ein bisschen aus dem Spiel gebracht. Ich habe eine Wohnung, ich habe eine wunderbare Frau eigentlich und eine wunderbare junge Tochter. Also wie gesagt, ich bin 48, aber ich habe eine 6-jährige Tochter. Ich bin stolz drauf, aber wir haben uns wohnungsmäßig getrennt, weil ich mich nur noch im Garten aufhalten kann. Ich telefoniere jetzt auch aus dem Garten raus. Ich habe hier eine Laube, da ist ein Ofen drin, da ist ein Fernseher drin. Heißt das, Detlef, dass du seitdem, das ist ja nun sehr lange her, es war 1997, dass du seitdem noch unter Schock stehst und dein Leben deshalb nicht richtig regeln kannst? Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt. Da gibt es auch noch andere Faktoren, die mein Leben auf der Bahn geschmissen haben, aber es ist sehr viel, ich denke sehr viel an Afrika zurück und es gab schöne Zeiten da. Ich habe mich da frei gefühlt, akzeptiert gefühlt und. Nochmal eine Frage zu dem, wie ging es dir denn, erging es dir, als du dann nach Hause gefahren, also zurück zu den Schwestern gefahren bist, nachdem du das gesehen hattest? Ich habe es alles verdrängt. Auch die Schießereien, die sonst so waren. Ich habe alles verdrängt. Einmal war eine Schießerei, da war ich am Anstreichen, die Decke streichen gerade, da war eine Schießerei, da habe ich nur rausgeguckt. Oh, da habe ich gedacht, ja, die Einheimischen rennen nicht, dann kannst du auch Ruhe bewahren. Da habe ich weitergestrichen. Da haben wir abends dann beim Abendbrot haben wir immer drüber gesprochen, was los war. Und da sagte die Schwester mir, die Militärs, die hat sich dann erkundigt gemacht, die Militärs wollten ihre Gewehre reinigen. Und da habe ich nur gelacht, war ein bisschen von Gewehre. Ich war bei der Bundeswehr. Also es gibt keine Reinigungspatronen, die man da durchschickt. Also viel, viel verdrängt und zur Seite geschoben. Ja, aber, ja. Aber nie, ja, ja. Aber man nie. Kann es nur, wenn man da ist, kann man es nur verdrängen. Ja, ja. Aber nie sonst wirklich. Sonst kriegt man Angst und rennt. Ja. Und wenn man Angst kriegt und rennt, macht man einen Fehler. Detlef, ich möchte dich, möchte gerne vorschlagen, dass du jetzt mit meinem Psychologen ausführlicher sprichst. Denn ich glaube, das ist dringend nötig, wenn dich das unter anderem noch so beschäftigt und auch noch so reinzieht in deinen Alltag, muss da was gemacht werden. Ja, ich bin zwar in psychiatrischer Behandlung, aber ich habe dieses Thema noch nicht angesprochen. Siehst du? Sagt ein Psychologen sofort, ich nehme 5x75 mg Venlafaxin am Tag. So, das besprichst du jetzt alles mit meinem Psychologen. Ich finde, du musst das ansprechen, auch in deiner Therapie, aber das wird dir der Jürgen, ja, mein Psychologe, jetzt gleich alles genau erklären. Ja. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Jürgen zurückgerufen. Ja, okay. Und von dir wünsche ich von Herzen alles Gute und auch gute Besserung, Detlef. Ja, danke schön, Domian. Und dir wünsche ich, dass du noch 10 Jahre weiterfindest. Vielen, vielen Dank, Detlef. Dankeschön. Alles Gute, wir melden uns gleich bei dir. Ja, und mach weiter. Tschüss. Ciao. Ciao. 1:36 Uhr haben wir. Und hier ist Heike. Heike ist 56. Hallo, Domian. Ja, 56. Guten Morgen. Liebe Heike, um was geht's? Über den Tod von meinen 3 geliebten Menschen. Du hast und jetzt im November, Anfang November, musste mein Gizmo, das ist ein Yorkshire Terrier gewesen, eingeschläfert werden und er ist an Nierenversagen gestorben. Mhm. Und ich mache mir jetzt Vorwürfe, weil ich ihm was gegeben habe zu fressen, was er gerne gefressen hat und was er eigentlich nicht darf. Was denn? Das waren Weintrauben, das habe ich aber jetzt erst gelesen. Dürfen Hunde keine Weintrauben Nein. fressen? Nein, das ist giftig für Hunde. Ich wusste es aber nicht. Auch für Katzen ist es giftig. Aber hattest du es ihm denn nicht früher auch schon mal gegeben? Er hat öfters bekommen Weintrauben von mir, weil er die so gern gemocht hatte. Mhm. Aber ich wusste nicht, was das dann für Auswirkungen hat, dass das auf die Nieren und auf die Leber gehen kann. Aber es war, dann früher gut gegangen, oder wie? Ja, da war noch nichts. Das fing jetzt erst alles so an, so, ich sag mal so, Oktober, so, wo es ihm schlechter ging, wo er dann nicht mehr so richtig gefressen hat und hast du ihm denn sehr viele Weintrauben gegeben? Ja, leider. Und jetzt im Herbst besonders viele? Ja, ja. Leider, muss ich dazu sagen. Hat das Tier denn sehr leiden müssen? Ja, Gott sei Dank nicht. Er wurde ja Gott sei Dank früh. Er hat zwar immer erbrochen, aber da kam dann immer nur Schleim, weil er ja auch nichts mehr gefressen hatte. Mhm. Und die letzten 2 Tage hat er auch nichts mehr getrunken. Und dann sind wir freitags noch beim Tierarzt gewesen. Da haben sie endlich mal Blut abgenommen. Ja, und dann sagte der Arzt, ich soll montags anrufen wegen dem Ergebnis. Ja, das habe ich dann auch getan sofort. Und dann sagte er nur zu mir, man kann nichts mehr machen, man muss ihn einschläfern, er hat Nierenversagen. Mhm. Er hat auch sehr gelitten, wie er hier lag in seine Tasche und guckte mich an und sagte, bitte, als wenn er sagen wollte, bitte erlöse mich. Und montags nachmittags sind wir dann zum Tierarzt und dann ist er erlöst worden. Ich bin auch bis zum Schluss bei ihm geblieben und habe ihn dann auch mitgenommen und der ist dann bei meinem Bruder im Garten begraben worden. Mhm. Damit ich weiß, dass er immer da ist und ich kann jederzeit hin. Er wohnt nicht weit von mir. Was war das für ein Hund? Ein Yorkshire Terrier. Und wie alt war er geworden? Er war 12. Yorkshire Terrier, hast du gerade am Anfang auch gesagt. Ja, stimmt. Ja, und ich habe zwar jetzt noch meine kleine Gina, das ist ein Dackel-Chihuahua-Mix. Die ist 8 Jahre alt und ja, sie frisst seitdem auch kaum was, also sie frisst schon, aber ganz wenig nur. Ne? Mhm. Aber ich sage, ist auch nicht schlimm, sie muss eben ein bisschen abnehmen, weil sie auch Herzprobleme hat, sie muss Herztabletten nehmen. Klar, es kostet alles immer viel Geld. Sag mal, Heike, du hast am Anfang gesagt, du hast 3 Menschen verloren. Ja. Und dann jetzt dein geliebtes Tier auch. Ja, mein Papa habe ich verloren, der hatte Krebs gehabt vor 5 Jahren. Mhm. Ein halbes Jahr später hat sich mein älterer Bruder das Leben genommen. Mhm. Und 2012 ist dann auch noch mein Mann verstorben. Das heißt, die Tiere haben eine besondere Wichtigkeit für dich. Ja. Dass sie dir, ja, du teilst das Leben mit ihnen und den Alltag. Ja. Mhm. Und wenn ich dann, ich bin ja ab und zu mal bei Facebook drin, meine Seite, und da wird immer so viel gepostet mit den Tieren, wie die gequält werden. Ich schalte das schon immer dann weg, weil ich bin sehr nah am Wasser gebaut auch, und mich belastet das auch alles. Und dann der Tod meines ich war immer Papakind gewesen, und es hat mich sehr schwer getroffen, dass er dann gestorben ist. Mhm. Aber er ist ruhig eingeschlafen, so wie mein Mann auch. Der hat immer gesagt, er möchte nur noch einschlafen und nicht mehr wach werden. Also das ist ihm alles erfüllt worden. Mhm. Und er ist auch auf dem Friedhof begraben, wo mein Papa und mein Bruder sind. Dennoch ist es natürlich hart, wenn du in so kurzer Zeit dreimal mit solchen Schicksalsschlägen konfrontiert worden bist. Ja, und dann hatte, ich weiß es gleich, ich glaube, vor anderthalb oder zwei Jahren hatte einer von meinen jüngeren Brüdern einen sehr schweren Herzinfarkt gehabt. Mhm. Und wenn meine Schwester nicht rechtzeitig reagiert hätte, dann wäre er vielleicht auch nicht mehr am Leben gewesen. Und hast du denn Kinder? Leider nein, ich konnte nie welche bekommen. Mhm. Und deswegen habe ich so, meine Hunde sind Kindersatz. Ja, ich verstehe. Deswegen ist mir auch klar, dass das für dich so wichtig ist. Und jetzt nochmal auf die Schuldfrage zurückzukommen. Wusstest du denn so ein bisschen, dass da was nicht stimmt mit Weintrauben und Hunden? Nein, gar nicht. Gar das habe ich jetzt erst vor kurzem habe ich das jetzt erst gelesen. Ich muss dir sagen, ich habe das auch noch nie gehört. Ich hätte das auch nicht gewusst. Ich wusste es auch nicht, weil sonst hätte ich ihm das doch niemals gegeben. Und vielleicht wird er dann heute noch leben. Ich weiß es nicht, weil er war ja vorher immer fidel und gesund. Ist das wirklich für jeden, auch für einen größeren Hund, giftig? Ach, ja, ja. Ah, ja. Ja. Aber Heike, weißt du, ich finde, für dich wäre es eine ganz schwere Situation, wenn du ihm das gegeben hättest, obwohl du es gewusst hättest. Nee, das wäre schlimm gewesen. Deswegen gebe ich mir jetzt die Schuld da dran. Nee. Ich wollte sagen, das mindert deine Schuld sehr, weil du das ja nicht wusstest. Du hast es ja im guten Gewissen ihm gegeben. Ja, er hat auch Paprika gegessen und Kohlrabi. Das hat er alles sehr gerne gegessen, aber da stand nichts von drin. Ne? Mhm. Weil Paprika ist ja gesund, Kohlrabi ist gesund. Könnt ihr mir vorstellen, dass Möhren ist ja auch alles gesund. Ja. Ne? Aber meine Gina, die hat nie Weintrauben gegessen. Die mochte es nicht? Nein. Mhm. Gott sei Dank auch, sonst wäre sie vielleicht auch nicht mehr. Man weiß, Heike, ich weiß es nicht. Aber das ist ein trauriger Unglücksfall, der dir widerfahren ist. Ja, es kommt alles zusammen. Dann das Finanzielle noch und ich kriege nur so eine kleine Witwenrente, noch ein bisschen vom Jobcenter. Jetzt musste ich selber meine Rente einreichen und manchmal weiß ich nicht, wie ich klarkommen soll. Ich habe zwar meinen Rest meiner Familie noch. Aber ich merke, da bricht alles auf dich ein, ne? Ja, ja, und ich war ja auch damals, nachdem mein Mann gestorben war, in psychologischer Behandlung. Mhm. Und da kriegte ich dann Tabletten, weil ich Angst hatte vorm Einschlafen und hab dann was bekommen und dann für morgens, damit ich wieder fitter bin. Und aber du bist jetzt nicht mehr bei einem Psychiater oder Psychologen? Nein, ich habe gedacht, ich versuche es jetzt alleine, vielleicht schaffe ich es auch alleine, aber ich schaffe es nicht. Nee, das wollte ich gerade, ich wollte es dir gerade sagen, Heike. Ich glaube, da ist jetzt so viel, kommt da zusammen, dass du wirklich auch eine ordentliche professionelle Hilfe brauchst. Ja, so. Deswegen wollte ich dann auch noch mal dahin gehen zu dem Psychologen. Genau. Einen Termin machen und dann nochmal alles so rauslassen, was alles so passiert genau. ist, weil ich weiß manchmal nicht mehr weiter. Ne? Und ja. Das belastet mich alles. Und deswegen ist das ein guter. Manchmal nachts gar nicht schlafen, da bin ich nächtelang nicht wach, weil ich nicht schlafen kann. Mhm. Ne? Also, du bist richtig mit Nerven fertig. Das, ja. das merkt man. Ich finde es gut, dass du selbst auch bereit bist, dann dir Hilfe zu holen. Ja. Jetzt ruft dich erst nochmal mein Psychologe an, der dir auch nochmal ein paar Tipps geben kann, vielleicht was für eine Therapie du machen könntest und überhaupt. Mhm. Liebe Heike, nochmal, ich glaube, dass du dir keine Vorwürfe machen musst, weil du es nicht gewusst hast. Und ich finde gut, dass du jetzt den Schritt gehst zur Selbsthilfe, also sprich, dass du dir Hilfe holen wirst von außen. Und wünsche dir dabei wirklich viel Glück und dass es dir auch, bald wieder besser geht. Ich hatte damals, wie mein Mann verstorben war, bin ich ja zweimal zusammengebrochen. Einmal, wie ich mich nochmal im Krankenhaus von ihm verabschiedet hatte. Mhm. Und einmal bei der Beerdigung. Mhm. Und danach bin ich dann angefangen, viel Alkohol zu trinken. Ach. Wo ich aber dann hinterher gesagt habe, nein, das bringt dir nichts. Das machst du jetzt auch nicht mehr. Nein. Sehr gut. Ja, das wäre noch schlimmer. Nein, weil ich habe, das kostet nur viel Geld, was ich nicht habe. Und dann geht es mir nächsten Tag schlecht und das bringt mir doch meine Geliebten nicht zurück. Nee, das ist völlig richtig. Und deswegen habe ich es gelassen dann. Das ist schon mal eine sehr gute Entscheidung gewesen, lieber Heike. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst zurückgerufen von dem Jürgen, meinem Psychologen. Ja. Viel Glück, viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, Domian, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Mach bitte weiter so. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. So, jetzt haben wir hier die Christina, die ist 23. Guten Morgen, Christina. Guten Morgen, Domian. Hallo, Christina, bist du erkältet? Nee, ich bin ein bisschen traurig. Was ist passiert? Da geht es halt darum, dass mein Freund mich schlägt und ich einfach nicht mehr weiter weiß, was ich machen soll. Und ich mir auch irgendwie Hilfe holen will und ich bin einfach am Ende. Wie lange bist du, erstmal so ein paar grundsätzliche Fragen, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ich bin jetzt seit 5 Jahren mit meinem Freund zusammen. So lange schon, 5 Jahre. Wie alt ist er? Also er ist jetzt 25, ich bin 23. Wohnt ihr zusammen in einer Wohnung? Ja, wir wohnen zusammen in einer Wohnung. Und seit wann schlägt er dich? Also es ist jetzt, seitdem mein Sohn auf die Welt ist, seit 1,5 Jahren ist es halt so, dass er sich halt nonstop nur am Schlagen ist. Also ihr habt ein gemeinsames Kind? Genau, wir haben ein gemeinsames Kind. Schlägt er dich auch vor dem Kind? Also meistens ist mein Sohn dann am Schlafen oder wenn halt mein Sohn bei meinen Eltern ist, dann passiert das halt, dass er mich schlägt. In welchen Situationen schlägt er dich? Also es ist dann halt so, also er hat halt diesen Hass, dass seine Familie ihn halt abgewiesen hat durch unseren Sohn, weil ich bin ein Christ und er ist ein Moslem und die Familie konnte das nicht akzeptieren. Du bist was? Du bist eine? Ich bin eine Christ. Also ich bin eine Christin. Christin? Okay, ich habe es nicht verstanden. Und er ist Moslem und die Familie wollte nicht, dass er mit dir ein Kind hat. Genau. Die wollten also wahrscheinlich auch nicht, dass er überhaupt mit dir zusammen ist, oder? Richtig, genau. Mhm. Und es ist dann halt einfach so gewesen, dass die Familie sich dann komplett von ihm abgeschottet hat. Mhm. Was für eine Schande. Mal zwischendurch möchte ich das sagen. Was für eine Schande. Da kommt ein Enkelkind auf die Welt und die Familie wendet sich ab, weil die Mutter eine Christin ist. Genau. Und es ist dann halt so, dass er mir die Schuld gibt und mir den Hass halt richtig so zu spüren gibt. Also er steht nicht wirklich auf deiner Seite. Nein, er steht nicht auf meiner Seite und er ist halt trotzdem noch mit mir zusammen wegen den Kleinen, weil der Kleine halt seinen Papa liebt und er versucht dann halt vor den Kleinen immer den netten Vater zu spielen und kaum ist der Kleine am Schlafen oder nicht da, lässt er dann halt den Hass an mich raus, indem er, wenn er rausgeht, wiederkommt, rumschreit, mir sagt, was für Männer hier wären und fängt dann an, brutal auf mich einzuschlagen und ich weiß einfach auch nicht mehr, was ich machen soll. Ach, er unterstellt dir, dass du Männer da hattest? Ja, also nicht nur das, also es ist immer irgendetwas. Also völliges irrsinniges Zeug wirft er dir vor. Genau. Ist er dann betrunken, wenn er nach Hause kommt? Ja, also er geht raus, er trinkt, also er nimmt zur Zeit auch Drogen, glaube ich zumindest, weil so wie er, so aggressiv wie er ist, habe ich ihn noch nie so krass erlebt. Mhm. Dann kommt er nach Hause, macht mich wach nachts. Soll aufstehen, was für Männer sind hier gewesen, was für eine Schlampe ich wäre und ob ich mich verkaufen würde. Und dann fängt er dann an, auf mich einzuschlagen, ob es mit einem Stock ist oder mit den Fäusten. Also das ist ihm dann auch relativ egal. Mhm. Hat er dich schon durch diese Gewaltausbrüche richtig verletzt? Also ich war jetzt auch schon oft im Krankenhaus gewesen. Ich hatte eine gebrochene Nase. Er hat mit einem Besen auf mein Bein eingeschlagen. War komplett verstaucht, ich konnte nicht mehr laufen. Was hast du denn da im Krankenhaus gesagt, was passiert ist? Also mit der gebrochenen Nase habe ich dann halt erzählt, dass ich feiern war und dass ich Leute geschlagen haben und ich in diesen Getümmel mit reingekommen bin. Also ich versuche immer, gut möglichst Ausreden zu finden. Also du nimmst ihn noch in Schutz. Also du sagst es zumindest niemandem, dass er das macht. Ja, also ich nehme ihn dann noch ziemlich in Schutz, weil ich ihn einfach auch nicht anzeigen möchte, weil ich liebe ihn halt und wir haben ein Kind zusammen. Wie oft kommt das denn vor, dass er so gewalttätig dir gegenüber ist? Also es ist eigentlich bis jetzt jedes Wochenende immer so gewesen, freitags und samstags und halt in der Woche, wenn er dann trinken geht mit seinen Jungs und er so nach Hause kommt. Glaubst du, dass er auch eine andere Frau noch nebenher hat? Ich weiß nicht, also ich... Könnte auch noch sein. Es könnte sein, natürlich, weil... Und hat die Familie so mit ihm gebrochen, dass er gar keinen Kontakt mehr zu niemandem aus seiner Familie hat? Also er hat mit niemandem mehr aus der Familie Kontakt. Komplett, der ganze Kontakt ist weg. Die haben das so entschieden? Ja, die haben entschieden, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, möchten wir nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und ich habe gesagt, ich werde das Kind nicht abtreiben. Wollte er denn, dass du das Kind abtreibst? Nee, die Familie wollte das. Die Familie wollte. Die haben dir gesagt, du hattest persönlich mit der Familie Kontakt? Ja, also wir saßen auch zusammen an einem Tisch und haben darüber geredet. Da habe ich denen gesagt, dass ich in der 6. Woche schwanger bin und dass ich das Kind nicht abtreiben möchte. Und er wusste halt auch nicht, wie er so genau reagieren sollte. Ja, Moment mal, du saßt mit denen am Tisch und dann haben die, also sein Vater, seine Mutter, die haben zu dir gesagt, treib das Kind ab? Ja, die haben, und so noch nicht mal irgendwie, die haben sich noch nicht mal gefreut oder so. War dann halt so, dass die sofort gesagt haben, nein, dieses Kind darf nicht auf die Welt kommen. Du bist ein Christ, wir sind Moslems. Das geht nicht, es ist ein uneheliches Kind, du würdest unsere Familie beschmutzen. Unfassbar. Ja, es ist. Unfassbar. Wie hast du dich denn, ich stelle mir das ganz schwer für dich, du sitzt da alleine am Tisch und hast dann, wie viel von der Familie saßen dir gegenüber? Oh, mit wem redest du? Jetzt kommt jemand rein. Was soll das? Nein! So, jetzt kommt jemand rein, wir werden uns sofort um Christina kümmern. Sofort. Jetzt mache ich mir ernsthaft Sorgen. Wir kümmern uns, soweit es in unserer Macht steht, sofort jetzt im Hintergrund um Christina. Und wir machen weiter mit Toni. Ach so, jetzt bin ich hier live. Toni, 32, guten Morgen. Hallo Toni. Ja, genau, dann muss ich jetzt den Ton ausmachen, ja. So ist es üblich, ja. Hey, Domian, Jung. Wie du willst. Über was reden wir, Toni? Ich bin der Meinung, damit nicht Hund und Trauben gleich ein Verderben ist. Aber ich wollte jetzt auch nicht die Frau wegdrängen, die geschlagen wird. Nein, da müssen wir uns jetzt im Hintergrund um kümmern. Das ist alles okay. Das ist völlig okay. Du meldest dich zum Thema Weintrauben und Hunde, oder wie? Ja, genau. Und du sagst, das ist nicht so schlimm, oder wie? Ich bin der Meinung, mein Hund, ich habe zwar auch bloß einen Rehpinscher, aber den macht es nichts aus. Mhm. Und die Frau vorher hat ja auch gesagt, okay. Die hat ja auch bloß einen kleinen Hund, Und dann auf einmal soll der Hund umgefallen sein? Glaube ich nicht. Okay, ich glaube jetzt mal der Anruferin, dass es so war. Und wir wollen das hier jetzt mal nicht propagieren, dass es vielleicht doch geht. Vielleicht ruft uns morgen noch ein Tierarzt mal an und sagt uns genau Bescheid, ob das geht mit den Weintrauben. Ja, gut. Na, möglich ist ja alles. Genau. Und dann klären wir das mal morgen. Und dann kannst du ja auch weiter zuschauen und zuhören und dann wissen wir es hundertprozentig, Toni, okay? Ja, ich habe bloß jetzt gerade die Sendung geguckt und dann, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht die Frau, die geschlagen wird. Nein, das ist... Wollte ich jetzt nicht, wegen so einer Lappalie, wollte ich jetzt nicht wegdrängen. Nee, aber du hast gesagt, was du sagen wolltest, insofern danke ich dir sehr herzlich. Genau, ja. Und wir sagen dann Tschüss zueinander, okay? Okay, jo. Genau. Tschüss Toni. Ciao. Jo, ciao. War der Toni aber überrascht. Das war aber auch ganz plötzlich. Nini ist hier, 20, guten Morgen. Hallo, also es wird Nini ausgesprochen. Nini, entschuldige bitte. Nini. Ist das ein ein richtiger Name oder ist es ein Kosename? Das ist mein Spitzname. Habe ich mir schon gedacht. Aber Nini ist von meinem besten Freund. Okay, Nini. Weswegen rufst du an? Ich würde gern einfach nur nett über meinen besten Freund sprechen. Du möchtest nett über ihn sprechen? Ja, mein bester Freund ist vor 4 Jahren, also es werden mal 4 Jahre, ist er verstorben bei einem Autounfall. Mhm. Und ich würde einfach nur gern mal nett über ihn reden, weil ich das schon lange nicht mehr getan habe. Wie alt war denn dein bester Freund? 19. 19. Und was genau war das für ein Unfall? Ja, das ist halt so gewesen. Das war nachts. Also mein bester Freund ist von der Feier nach Hause gefahren. Und der hatte aber nichts getrunken. Und ja, dann ist er halt nach Hause gefahren. Und der LKW-Fahrer an der Landstraßenkreuzung hat den anscheinend nicht gesehen, weil der halt ziemlich betrunken war. Und dann hatte der halt den Sekundenschlaf, der LKW-Fahrer, und hat den leider mitgenommen. Und dein Freund ist dann schon vor Ort verstorben? Ja, auf der Stelle. Was war das für eine Beziehung? Du sagst, dein bester Freund, ihr hattet keine Beziehung miteinander. Nein, wir waren zwar ineinander beide gegenseitig verliebt, aber wir haben beide gesagt, dass wir das halt, wir haben uns das nie so wirklich gesagt, aber wir haben beide beschlossen, dass es besser ist für unsere Freundschaft, weil wir uns auch so lange kennen, dass das nicht mehr als Freundschaft wird. Wie lange kanntet ihr euch denn damals? Ich kannte ihn, seit ich 6 war, also 10 Jahre. Ach so, eine Kinderfreundschaft quasi. Genau. Und du hast gerade gesagt, das fand ich sehr nett. Du hast gesagt, ich wollte gut über ihn sprechen. Was war er denn so für ein Typ? Ah, das war ein ganz, ganz lieber. Er war immer für mich da, immer wenn es mir schlecht ging oder so. Dann ist er zu mir gekommen oder ich bin zu ihm gegangen, wenn es ihm schlecht ging. Und dann haben wir zusammen auf der Couch gesessen und uns irgendwelche Liebesfilme reingezogen und über die Liebesfilme gelästert und ein bisschen drüber hergezogen. Aber wenn man, ich kenne solche Freundschaften auch, wie du sie gerade beschrieben hast. War es denn bei euch dann so, wenn einer dann in einer Beziehung war, du zum Beispiel einen Freund hattest oder er eine Freundin, lief das dann auch glatt oder wart ihr dann doch vielleicht ein bisschen eifersüchtig? Ah, das war am Anfang ganz schwierig bei mir, als ich meinen Freund dann kennengelernt hatte, mein Ex-Freund. Der ist halt, da war er ein bisschen eifersüchtig und da hat er auch ein bisschen dazwischen versucht zu funken, aber das haben wir dann geklärt untereinander und dann ist gut gewesen. Mhm. Vor 4 Jahren, da warst du erst 16 Jahre alt, als er gestorben ist. Ja. Das ist ja gerade auch in dem Alter ein ganz erschütterndes Ereignis. Wie hast du das damals aufgenommen, als du die Nachricht bekommen hast, er ist tot? Erstmal gar nicht. Ich habe ein ganzes Jahr das verdrängt und ein ganzes Jahr bin ich immer zu unseren Plätzen gefahren oder gegangen und habe dort auf ihn gewartet. Und dann bin ich irgendwann nach Hause, wenn er nicht gekommen ist. Und nach einem Jahr habe ich dann erst angefangen zu realisieren, der kommt nicht mehr zurück und der ruft doch nicht mehr an. Und ihm dauernd auf die Mailbox zu sprechen, ist auch nicht das Wahre. Das hast du gemacht. Du hast auf seine Mailbox gesprochen, obwohl er schon tot war. Ja, das klingt ein bisschen komisch. Aber ich kann's schon nachvollziehen. Warst du denn, aber du warst auf seiner Beerdigung schon? Er ist nicht hier in Deutschland beerdigt worden, er ist in seiner Heimat beerdigt worden. Und wo war die Heimat? Also in unserer Heimat. Wir sind beide aus Polen. Ah, das heißt, du konntest das letzte Geleit gar nicht dann mit ihm gehen? Nein. Zum Friedhof. Warst du denn inzwischen mal an seinem Grab? Ich hab's nie über mich gebracht. Selbst heute wäre das noch schwer für dich? Ja, nein, eigentlich nicht. Aber für seine Mutter ist es immer noch schwer. Natürlich. Seine Mutter. Ich würde wenn mit seiner Mutter gehen, weil wir beide haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ach, das finde ich auch toll. Das heißt, du hast immer noch Kontakt zu der Familie, also zu der Mutter, obwohl jetzt schon 4 Jahre vergangen sind. Wir waren eine Familie, natürlich. Also wir waren nicht wirklich verwandt miteinander, aber wir waren eine Familie. Mhm. Glaubst du daran, dass er irgendwo ist und dich auch weiter so sieht und beobachtet, was du machst? Bestimmt. Sprichst du manchmal mit ihm? Ich schreibe ihm Briefe und werfe die dann in Flaschen gesammelt ins Meer oder in den Fluss oder so. Das ist ja schön. Das ist sehr schön. Das hilft auch, mit der Trauer zurechtzukommen, sowas zu machen, was du gerade geschildert hast. Ja. Mini, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Jetzt haben wir gar nicht so lange reden können. Aber trotzdem freue ich mich, dass wir beide uns kennengelernt haben, akustisch. Und, okay, danke schön. Und wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Okay, schönen Feierabend. Dankeschön, danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin, tschüss.